Morgen steigt man höhenwärts und nimmt alle Gipfel. Abends nimmt man Herz auf Herz, hat das Glück beim Zipfel. Das ist der Rhythmus in Tirol. Ja, soll wohl, ja, soll wohl. Und der macht froh und der nur froh. Holla, tri-ri-ri-o. Das ist der Rhythmus in Tirol. Ja, soll wohl, ja, soll wohl. Und wer ihn hört, bringt gleich wie Stroh. Holla, tri-ri-ri-o. Als Streckersänger führt der Land statt Nagelschuh. Er tanzt als Kenner und Jodel singt und birgt dazu. Das ist der Rhythmus in Tirol. Ja, soll wohl, ja, soll wohl. Und der macht Bo und Dendl froh. Holla, tri-ri-ri-o. Und der Nachtbuhr und der Dendl froh, holla, tri-ri-ri-oh.